Lass ihn ein, das Wort gilt dir, nah ist der König, bald wird's offenbar auch hier, nah ist der König. Wenn der Satan schlaubt und droht, winkt des Siegers Morgenrot, und es schallt durch Nacht und Tod, Jesus ist Sieger.